1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Gestern waren wir ja nicht im Fernsehen, da hatte die Queen Vorrang. Das war eine Übertragung aus London. Aber jetzt sind wir da, freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Daniel. Daniel ist 22. Hallo Daniel. Ja, hallo Jürgen. Hallo Daniel. Schwerer Atem am Anfang. Was ist los? Ja, ich habe ein sehr, sehr großes Problem beziehungsweise einen sehr, sehr großen Gewissenskonflikt. Ich fange am besten vorne an. Mhm. Also mein Vater ist als ich 8 Jahre alt war, plötzlich verstorben. Wir waren 3 Kinder und meine Mutter eben. Und war dann ein Priester im Ort und der hat uns eben unterstützt. Er hat uns Kinder eben ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Wir sind zu ihm oft gegangen und haben dort Gesellschaftsspiele etc. alles gespielt. Mhm. Haben auch dort übernachtet. Ja, und dann eines Nachts... Du warst 8 Jahre und die anderen waren wie alt? Also mein Bruder war ein Jahr jünger, meine Schwester 2 Jahre jünger. Okay, dann habt ihr auch dort übernachtet, was du gerade sagst. Richtig. Mhm. Ja, und wir lagen dort in einem Gästezimmer mit einer großen Matratze. Und dann war eben dort eine Feier. Und irgendwann nachts bin ich wach geworden und habe gesehen, dass er neben mir lag, neben der Matratze. Und dann fing er an, meine Hose zu öffnen und mich zu berühren. Mhm. Schock. Ja, richtig. Ich habe mich dann, war total erstarrt, habe mich nicht bewegt, habe nichts gesagt. Mhm. Das dauerte, 10, 15 Minuten. Die anderen waren am Schlafen? Die waren am Schlafen, ich war der Einzige, der wach war. Mhm. Und der ist dann später, irgendwann ist er dann einfach gegangen. Und ich lag halt eben da und wusste nicht, was gerade passiert war. Er hat an dir sexuelle Handlungen vollzogen, hat dich angefasst? Ja, also es ist nicht übers Anfassen hinausgegangen. Mhm. Aber es dauerte eben relativ lange, bis er aufgehört hat. Mhm. Und danach nichts mehr. Also er hat nie drüber mit mir gesprochen. Ich habe auch ihn nie drauf angesprochen. Mhm. Er hat seine Hose nicht aufgemacht? Nee. Mhm. Mein großes Problem ist jetzt eben, dass er ziemlich gut sehr eng mit meiner Mutter befreundet ist. Mhm. Und er noch oft zu Besuch kommt. Also er wohnt jetzt weiter weg, ist in eine andere Gemeinde verlegt worden. Und er kommt noch regelmäßig hierher und ich würde es gerne meiner Mutter erzählen, da es mich immer mehr beschäftigt, vor allem wegen den Missbrauchsfällen, die jetzt so in den Medien aufgekommen sind. Das hat natürlich wieder ein bisschen was aufgewirbelt in mir, aber ich bringe es nicht übers Herz meiner Mutter zu sagen. Ich glaube, das wäre für sie ein Riesenschock und ich weiß nicht, wie ich am besten an die Sache rangehen soll. Warst du denn damals mal zwischenzeitlich versucht, als du Kind warst, nach diesem Vorfall, es deiner Mutter zu erzählen? Also in der Nacht bin ich noch ans Telefon gegangen, Hausflur, und habe meine Mutter angerufen. Also es ist nur 10 Minuten bis zu uns nach Hause, Fußweg. Mhm. Und habe sie angerufen und eben gesagt, ich will hier weg. Sie hat gefragt, wieso, was ist los? Und ich habe gesagt, einfach nur, ich will hier weg, ich will hier nicht mehr bleiben. Mhm. Und sie hat eben nur gemeint, leg dich wieder in den Schlaf. Mhm. Und das war das Einzige, was jemals in dieser Situation. Und sie hat dann später, als du nach Hause gekommen bist, auch nicht gefragt, Mensch, was war denn da mit dir los? Warum rufst du mich dann nachts an? Ja, sie hat gefragt, was los war und ich habe eben nur gesagt, ich konnte nicht schlafen, also ich konnte es ihr nicht sagen. Mhm. Wem hast du das denn überhaupt bisher erzählt? Niemandem. Niemandem? Mhm. Aber es kommt ja immer wieder jetzt in der Erinnerung hoch und vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn der Typ euch besucht. Richtig. Ich sage es mal ganz, ich sage auch gleich, ich sage jetzt wirklich gleich despektierlich der Typ, weil ich natürlich schon, da sträuben sich mir die Nackenhaare, wenn ich das höre. Mhm. Wenn er das bei dir so gemacht hat, hat er vielleicht auch andere Sachen noch krasser gemacht. Du bist ja vielleicht noch glimpflich davongekommen, im Gegensatz vielleicht zu anderen Jungs. Ja, gut, ich weiß ja nicht, ob er an dem Abend betrunken war, weil, wie gesagt, es fand ja eine Feier dort unten statt. Auch das entschuldigt das nicht. Ja. Auch ein betrunkener Mann, ich sag mal, ein anständiger betrunkener Mann legt sich nicht zu einem 8-jährigen Jungen und knüpft dem die Hose auf. Ja, richtig. Ja. Was, erklär mir mal noch genauer, welche Scheu du davor hast, das deiner Mutter zu sagen. Mhm. Ja, sie ist eben gut mit ihm befreundet und sie hält sehr viel von ihm, weil er uns damals so geholfen hat, mit dieser Situation fertig zu werden. Und ja. Gab es denn, du sagst, die anderen, du hast gerade das Alter der anderen Geschwister genannt, gab es nochmal irgendwie eine Situation, wo ihr dort übernachtet habt oder wo die anderen beiden Geschwister oder einer der Geschwister dort übernachtet hat? Nee, wir haben eigentlich immer alle zusammen dort übernachtet, aber es ist danach nie mehr etwas passiert. Der Hintergrund meiner Frage ist, können wir ganz sicher sein, dass er nicht irgendetwas doch bei deinen Geschwistern gemacht hat, ohne dass du das weißt, weil die Geschwister auch schweigen? Das weiß ich nicht. Ich habe mit meinen Geschwistern auch noch nie drüber gesprochen. Weil es dir peinlich ist, oder? Ja, unter anderem und weil, meine Mutter eben so vertraut mit ihm ist über alles redet. Pass auf, Daniel, also meine Meinung ist ja ganz eindeutig. Ich finde, dass du mit deiner Mutter darüber sprechen solltest. Auch wenn dieser Mann euch da geholfen hat in der schweren Zeit. Dieses, was passiert ist, stellt das eigentlich alles in den Schatten. Und ich mache mir Sorgen, was der vielleicht noch angerichtet hat, sonst noch, wenn er schon das bei dir so gemacht hat. Wenn es für deine Mutter enttäuschend ist, aber deine Mutter wird froh sein, wenn du ihr die Wahrheit sagst. Und ja, ich glaube, sie fällt aus allen Wolken. Sie wird aus allen Wolken fallen, ja. Aber dann fällt sie halt aus allen Wolken. Und dann muss man noch überlegen, ob ihr noch weitere Schritte unternehmt. Aber der nächste Schritt ist erstmal, dass du ein offenes Wort mit deiner Mutter sprichst. Ich würde es an deiner Stelle machen, ganz eindeutig. Ja, kostet eine Menge Überwindung, das zu machen. Ja, schon, aber ich meine, es ist die Wahrheit, die du sagst. Für wen willst du schützen? Ja, niemand. Also ich zweifle nicht daran, dass sie mir glaubt. Also sie wird mir auf jeden Fall glauben, wenn ich ihr das erzähle, aber vielleicht wird sie erschüttert sein, dass sie dich damals nicht ernst genommen hat. Sowas kann natürlich auch jetzt in ihr in die Erinnerung kommen. Kann ja sein. Mhm. Ja. Ja. Ich würde es machen, Daniel. Also ich finde, es gibt kein Gegenargument oder keine Bedenklichkeit, die dagegen sprechen würde, das nicht zu tun. Okay. Du sagst es gerade, ich wurde gerade so ein bisschen hellhörig, du sagst, der ist versetzt worden irgendwo anders hin. Ja. Weißt du, warum der versetzt wurde? Ja, also er war damals Vikar, wenn man das so nennt, kam dann in eine andere Gemeinde. Also er war nur bestimmte Zeit hier. Ja, ich hatte gerade nur so die Idee, vielleicht ist doch schon was durchgesickert innerhalb der Kirche und er ist dann deshalb versetzt worden. Nee, war nur bestimmte Zeit hier, also war von vornherein klar, dass er nicht lange bleibt. Sprich mit deiner Mutter und besprecht, ob ihr das noch melden wollt und sollt im Nachhinein, wie ihr vorgeht. Aber der erste Schritt ist erstmal, dass du mit deiner Mutter sprichst. Alles Weitere muss man dann sehen. Okay. Wie alt ist dieser Mann heute? Ich glaube Ende 40, Anfang 50. Ich finde es eine Schande, dass Geistliche sowas tun. Ich finde es eine absolute Schande. Vor allen Dingen, weißt du, auch in deinem Fall, ein großes Unglück ist in eure Familie gekommen, nämlich dadurch, dass dein Vater gestorben ist. Und in ihrer Not vertraut sich deine Mutter diesem Geistlichen an. Ja. Und er nutzt ja in gewisser Weise diese Not auch aus, indem er das gemacht hat. Auch wenn ich habe mir eben oft die Gedanken gemacht, dass er dieses Treffen, dass wir oft zu ihm hingefahren sind und er eben nett zu uns war und dass das alles nur auf diese Situation hinaus laufen sollte. Genau, so meine ich es. Und dann finde ich das so zum Kotzen, ehrlich gesagt, dass man so einen Menschen nicht schützen darf. Ja. Sprich mit der Mutter. Ich bin sicher, dass das nicht schlimm ist und dass deine Mutter wahrscheinlich sehr froh ist, dass du es ihr erzählst. Ich bin fast sicher. Daniel. Okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen möchte ich sehr gerne mit jungen Leuten sprechen. Also das Thema heißt Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten sprechen, die ausländische Wurzeln haben. Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch fremd im eigenen Land, also fremd in Deutschland? Oder fühlt ihr euch fremd in eurer Familie und den Traditionen eurer Familie? Ich möchte mit jungen Leuten sprechen, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen, zum Beispiel aus islamischen Ländern oder aus Asien oder aus Afrika. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch schon mal per Mail an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder auch gerne während der Sendung. Jung und zwischen den Kulturen, möchte gerne mit Leuten reden, mit jungen Leuten, die ausländische Wurzeln haben. Wie fühlt ihr euch hier in der westlichen Welt, hier in diesem Land, in eurem Land? Die meisten von euch sind ja auch Deutsche. Fühlt ihr euch hier fremd? Fühlt ihr euch akzeptiert? Fühlt ihr euch in eurer Kultur, in eurer Familie fremd und akzeptiert? Wo gibt es Reibungspunkte? 0800 220 50 50, die Nummer für morgen, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Jörg, 33. Hallo Jörg. Hey, grüß dich Jörg, hallo. Jörg, um was geht's? Wir haben schon miteinander gesprochen, die Tage, kannst du dich nicht erinnern? Du musst mir das Thema sagen. Der Name... Dazu so ein nettes Foto von meinem Kollegen hier. Ah, mit dem kleinen süßen Kids. Ja, ja, richtig. Da, ja, natürlich, natürlich. Ich frage mal meine Regie, ob wir das Foto nochmal haben. Ich glaube, ja, das kommt gleich. 1 Uhr nachts in Deutschland. Manche Leute sind jetzt am Talkradio, andere füttern ihre Kitze gerade. Ja, ganz genau. Du hast so ein süßes kleines Kids. Da haben wir es wieder im Bild. Wie war das? Du hast es gefunden, ne? So, das war ausgestoßen von der Mutter. Das wurde gefunden und ich bin bei Rickitzhilfe da angemeldet und mir wurde das dann zugeteilt oder vermittelt, sagen wir es mal so, ne? So, und jetzt haben wir uns das süße Rickitz angeguckt und du hattest noch keinen Namen. Und ich habe hier mein Publikum gefragt, was findet ihr denn, wie sollte diese kleine süße Maus, es ist ja ein Junge, ne? Ein kleiner Junge. Nee, das ist ein Rickitz, das ist kein Junge. Ach so, ich hasse ja einen Junge. Ja. Ah, okay. Aber es waren verschiedene Namensvorschläge dabei. So, die haben wir dir gemeldet und zugesandt. Für was hast du dich entschieden? Für einen anderen Namen. Den ich auf der Liste auch schon. Bevor du es verrätst, was waren denn da so für Namen bei? Vielleicht sagst du ein paar Beispiele. Ach, was war es denn? Putzi und Domian und Domiane und waren ganz interessante Namen dabei, aber ganz ehrlich, es kam so 2-3 Tage später und wir hatten uns dann doch schon für den Namen entschieden, weil ich musste dann schnell einen Namen haben. Mhm. So, ihr sagt's, wie heißt es? Es heißt Marlene. Marlene? Mhm. Marlene? Warum Marlene? Denke ich gleich an Marlene Dietrich. Nee, hat damit nichts zu tun. Ich kenne ein sehr, sehr altes Jäger-Ehepaar, an dem ich sehr gute Erinnerungen habe. Und da habe ich einfach mal zu Ehren Marlene genannt, weil sie die Jägerin Marlene hieß. Ja, und wir wollen doch so sehr hoffen, dass diese süße kleine Marlene nie einem Jäger vor die Flinte läuft. Aber das Thema hatten wir ja schon, als wir uns unterhalten haben. Jetzt heißt sie also Marlene. Ja. Sind denn Rehe so, dass Rehe auch auf ihren Namen hören? Lernen die das? Ja, die sind ja sehr personenbezogen. Ne? Also die haben schon ihre so zwei Leute. Ob das jetzt Tiere sind oder ob das Menschen sind, da sind die sehr, sehr anhänglich und da sind die sehr, sehr fixiert drauf und die hören schon auf ihren Namen, ja. Und da sind die mehr auf die Menschen fixiert und du könntest jeden Tag einen anderen Namen sagen und die kämen so zu dir? Nee, so ist das nicht. Also wenn ich Marlene sage und gehe durch den Garten, dann weiß ich schon Bescheid. Das ist ja süß. Das ist ja ganz süß. Das ist natürlich, aber im Moment ist es nicht so ganz so gut dabei. Wir haben im Moment so ein bisschen Sorgen. Ach. Die letzten Tage hat das schlapp gemacht und hatte so Bakterienbefall in Tannen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, ich bin hier gerade am Kochen und mache ihm Haferschleim mit Eigelb und Ziegenfrischkäse, das was wir da hochkriegen. Und wie merkt man das, wenn so ein kleines Tier nicht so ganz bei Kräften ist? Liegt es dann? Das merkt man bei diesen kleinen Wiederkäuern, merkt man das immer ganz, ganz stark oder ganz, ganz schnell, wenn die nicht richtig Nahrung aufnehmen. Ne? Ach so. Die sind also, die sind so empfindlich. Und dann hat so einen Blähbauch gehabt und ein bisschen Durchfall und dann muss man da schnell reagieren, weil sonst kann das ganz schnell zu Ende sein. Das heißt, nach wie vor und wahrscheinlich noch eine ganz schön lange Zeit, keine durchgehende Nachtruhe für dich? Nein, auf keinen Fall. Sondern alle 2 Stunden, ne, sagst du ungefähr, 2-3 Stunden? Ja, alle 2 bis 3 Stunden. Im Moment sind es jetzt wieder alle 2 Stunden, ne, weil der jetzt Nahrung wieder in entsprechender Menge aufnehmen muss. Und dann müssen wir ihm halt beihelfen. Ne? Meine Frau, die steht natürlich auch mit auf, aber jeder ist so 2-mal die Nacht dran. Und du hast ja erzählt, das fand ich auch so putzig, dass das fiebt, wenn es Hunger hat, ne? Das meldet sich. Wenn es Hunger hat oder wenn es einen sucht, ne? Ja. Dieses Kitzfiepen nennt man das. Ah, so nennt man das. Wie weit liegt es denn von euch, von eurem Schlafzimmer entfernt? Das liegt unten im Büro. Ja, sind ein paar Meter, aber das ist hört man schon. Also richtig so bei euch im Haus, nicht irgendwo draußen oder im Nein, Keller im Haus, oder so? Im Haus. Richtig im Haus. Ich habe dann richtig so eine Art Box gebaut und da ist frisches Heu drin und da liegt es neben dem Hund. Ja, das ist eine komische erste Eindrücke ihres Lebens, seines Lebens, in einem Büro aufzuwachsen. Ist ein bisschen anders als im Wald. Ja, vor allen Dingen die ersten Eindrücke, so gerade frisch geborenen, von spielenden Kindern gefunden, da erstmal mit rumhantiert. Ja, ist alles nicht so ganz so einfach, ne? Aber ihr kümmert euch da sehr rührend drum, um die kleine Marlene, jetzt wissen wir es. Die kleine Marlene, ja. Jetzt drücken wir natürlich die Daumen, dass Marlene nicht noch mehr krank wird, sondern dass sie bald fit ist. Okay, ich hoffe das auch sehr. Samstag musste ich leider eins erschießen. Das ging nicht anders. Da wurde ich zugerufen, das war hier auch in einer näheren Umgebung. Das wurde angemäht. Da ging leider nichts mehr. Das wurde angemäht? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass in der Setzzeit, so nennt das der Jäger, dass in der Setzzeit, wenn es regelt, ihre Ricken, die Kitze kriegen, dass die Ricken die Kitze ablegen, ne? Zur Sicherheit. Naja, und wenn dann gemäht wird und wenn dann der Bauer mit dem Jagdpächter nicht richtig Absprachen trifft und vorher nicht durchgesucht wird im Hund, dann liegen die drin, dann mähen die und dann werden die halt oft von dem Mähwerk erfasst. Das heißt, die war so schwer verletzt, dass du sie erschießen musstest? Ja, ging nicht. Hat sie schon 3 Tage, hat immer eine Anwohnerin beobachtet, ne? Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, so, jetzt ist die Ricke da mit dem Kiez, kommen Sie mal schnell. Und ja, dann lag schon unterm Baum und war ganz voll mit Bakterien und der Vorderlauf war kaputt geschnitten und das war alles nicht so schön. So, wollen wir der kleinen Marlene alles Gute wünschen und du machst jetzt weiter ihren Brei und das Süppchen, was du da kochst und schön, dass du nochmal angerufen hast. Ich bin gerade vor mir auf der Arbeitsplatte und krieg gerade was. Sehr gut. Also alles Gute und schönen Gruß an Marlene. Alles klar. Tschüss, Jörg. Tschüss. Ciao, tschüss. So, ihr Lieben, und schon geht's weiter mit Dennis, 22, oder Denise. Genau. Was jetzt genau? Dennis! Genau. 22, hallo Dennis. Hallo, Domian, Jürgen. So, um was geht's, Dennis? Es geht um meine Oma, die heute um 9 Uhr gestorben ist. Sie lag mir sehr am Herzen. Ich hatte mit ihr ein mütterliches Verhältnis. Ja. Also war wie eine eigene Mutter für mich. Mhm. Ist deine Oma plötzlich gestorben? Nee, nicht plötzlich. Sie hat seit 5 Jahren Krebs. Hat auch einen Tumor gehabt an der Luftröhre. Ja. Und da starb sie heute. Leider. Wie alt ist sie geworden? 70 Jahre alt. Ja, das ist ja noch nicht so alt. Genau. Um 1 Uhr, sagst du? Nee, um 9 Uhr. Um 9 Uhr, achso. Also, habe ich falsch verstanden. Vor einigen Stunden jetzt. Achso, also um 21 Uhr, heute Abend um 9. Genau, ja. Zu Hause oder im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Sie war nur noch mit Geräten haltbar. Ja. Warst du dabei? Ich war bis zum Ende dabei, ja. Ja. Wer war noch dabei? Also meine Mutter war nicht dabei. Sie ist Alkoholikerin, sie war nicht dabei. Mein Bruder Eyüp, der war auch verhindert. Ich war mit dem Opa und mit einer Cousine da. Ich vermute mal, du bist ja 22, dass das der erste Mensch ist, den du hast sterben sehen. Sterben sehen, ja. Mhm. Wie hast du das empfunden? Das war ja nur ein ganz naher Mensch. Ich dachte immer als ältester Bruder, dass man das verkraften kann, aber das ging gar nicht. Mhm. Also das merke ich auch jetzt gerade. Das ist zu viel. Ja, das verstehe ich. Wie lange wart ihr dann noch bei der Oma, als sie schon verstorben war im Krankenzimmer? Ich blieb noch ungefähr 2 Stunden da. Mhm. Und dann bin ich auch gefahren. Und bis jetzt, was hast du gemacht? Ich muss ein bisschen mit dem Auto rumfahren, weil ich muss meinen Kopf freikriegen. Mhm. Bin jetzt gerade am Balkon. Das ist ja auch eines der schlimmsten Erlebnisse, die man haben kann, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Es ist eine Endgültigkeit. Man versteht dann, dass man diesen Menschen niemals wiedersehen wird. Ja, das stimmt. Wann hast du das letzte Mal noch so klar mit deiner Oma sprechen können? Also vor ungefähr 2 Monaten war sie noch auf der Kommunion. Mhm. Und da war sie total normal, war sie gut drauf. Die Ärzte haben halt immer wieder gesagt, sie hat keine Chance mehr, wird in 2 Monaten von uns gehen. Mhm. Aber sie hat sich halt immer wieder aufgerappelt. Mhm. Und jetzt ist komplett Ende. Mhm. War das Verhältnis so, dass du, der viel Jüngere, der Enkel, mit ihr auch darüber sprechen? Hast du mit ihr darüber sprechen können, dass der Tod naht und dass sie sterben wird? Also ja, wir haben des Öfteren drüber geredet. Mhm. Mit meinem Opa Heino redet sie nicht. Mit dem Opa redet sie nicht? Nee, mit dem Opa Heino hat sie nicht gern geredet. Also darüber nicht. Mhm. Hatte sie denn große Angst davor? Also ja, sie hatte große Angst. Aber aus meiner Sicht, sie hat sich nur gequält. Mhm. Das wäre nur Qual pur. Wie lange hat sie sich jetzt in der Endphase so gequält? Das ist jetzt, sie war jetzt seit einer Woche ist sie im Krankenhaus gewesen. Mhm. Ich war noch im Urlaub und bin dann sofort hingekommen. Und wie war ihr Zustand so in der letzten Woche? Also, das war schon schlecht, also sehr schlecht. War sie zwischendurch manchmal noch ein bisschen bei Bewusstsein? Natürlich, ja. Ja. Das heißt, sie hat sie dich noch, als du sie dann besucht hast, hat sie dich noch erkannt? Ja, das hat sie, ja. Das ist doch sehr schön, das heißt... das war schön, ja. Hat sie noch was sagen können? Ja, wir haben noch geredet. Die letzten Tage haben wir auch noch miteinander geredet. Mhm. Ja. Ist dir da was Besonderes in Erinnerung geblieben, was sie gesagt hat? Wir haben über so vieles geredet, wie ich meinen Führerschein bestanden habe oder wie ich die Ausbildung bestanden habe. Sie war bei allem dabei, hat mir Mut zugesprochen. Das heißt, sie war auf ihren Enkel ganz schön stolz? Auf jeden Fall, ja. Ja. Das war sie. Ich glaube ja immer, Dennis, wenn sowas Schlimmes passiert, dass das, was man tun kann, ist, dass man bis zum Schluss für den Kranken und für den Sterbenden da ist. Ja, eben. Und das hast du jetzt gemacht. Das mildert deine Trauer nicht, das schmälert deine Trauer nicht. Aber eben, hast... aber ich musste das ja machen. Das war ja eine Herzensangelegenheit, Ehrensache. Genau, genau. Ich habe meine Freundin Joelle auch mitgehabt. Also ist sie denn dann jetzt vorhin, ist sie ruhig eingeschlafen? Oder gab es einen Todeskampf? Mehr oder weniger. Sie ist einigermaßen, man kann sagen, sie ist erstickt. Erstickt. Da man die Geräte ja abgeschaltet hat, ist sie leider erstickt. Das stelle ich mir sehr schlimm vor, das mit anzusehen. Ja, das war schon ein harter Augenblick für mich. Also man hat ja entschieden, das Beatmungsgerät auszuschalten. Genau, ja. Und wie lange hat das dann noch gedauert, bis sie dann gestorben ist? Also eine genaue Zeit kann ich nicht nennen. Mhm. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Weil man wusste halt, es wird jetzt geschehen. Mhm. Und 45 Minuten ungefähr. So lange noch? Ja, gefühlte. Ja, gefühlte. Glaubst du, dass sie das noch mitbekommen hat? Ich hoffe nein, aber ich glaube ja. Man hat ihr nicht vorher ein starkes Mittel gespritzt, dass sie... Doch, das hatte man ihr. Ah ja, dann wird es, hoffen wir sehr, und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass sie das gar nicht mehr bewusst wahrgenommen hat. Wahrscheinlich sah es dann für euch, für die Angehörigen schlimmer aus und schrecklicher aus, als sie es empfunden hat. Ja, das stimmt. Geh mal davon aus, dass die Ärzte, die das gemacht haben, auch da Erfahrung haben und den Menschen so weit vorbereiten, wenn man die Beatmung ausschaltet, dass sie dann nicht leiden müssen und das nicht so mitbekommen, das Ganze. Genau, ja. Wie wird das jetzt weitergehen? Hat die Familie eine besondere Beerdigung geplant? Weißt du was? Also gerade sind ja erst ein paar Stunden vergangen. Wir wissen nicht. Also gerade, ich werde mich auf jeden Fall mit meinem kleineren Bruder Eyüp zusammensetzen, mit meiner Freundin Joelle und in der Familie und Freundeskreis können wir das ja alles noch machen. Genau. Der Opa muss ja auch mitreden. Da ist ja für ihn. Ja, mit dem Opa Heino habe ich nicht so einen guten Kontakt, um ehrlich zu sein. Mit dem war ich nie so. Also Dennis, mir tut es sehr leid natürlich. Mir tut es sehr, sehr leid, dass du deine Oma verloren hast. Und das ist ein Schmerz, den wirst du jetzt auch mit Sicherheit eine ganze Weile haben und immer wieder haben. Ich kann dir nur raten, dass es zeig es, wenn du nahe Menschen hast, deine Freundin oder vielleicht deinen sehr guten Freund, spiel nicht den Starken, sondern zeig es, wenn du traurig bist und wein auch vor denen. Das ist nicht schlimm und das kann man machen, das ist völlig in Ordnung. Ja, das war auch gerade für mich gerade so ein Problem, weil normal versuche ich immer der Starke zu sein, aber... In so einem Fall muss man das nicht. Gerade ging es ja eben, es ging nicht. Ja, ja, das ist aber auch ganz normal und ganz menschlich und der stärkste Mann... Und der stärkste Mensch weint dann. Und das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Das hilft dir. Dennis, ich schlage vor, meine Psychologin ruft dich nochmal kurz an. Dann kannst du mit ihr auch nochmal ein paar Worte sprechen. Okay, Heino. Und ansonsten würde ich dir viel Kraft... Du bist so der Heino. Ich will... Wisst ihr, ich will euch mal was sagen. Ich habe ja nichts gegen Spaßanrufe hier. Aber mich kotzt das wirklich an, wenn man sich auf Kosten von anderen Menschen, von anderen Trauernden in diesem Fall lustig macht. Mir schadet das nichts, wenn man mich hier verarscht. Da bin ich hart gesotten, mir ist es völlig egal. Aber ich weiß, dass jetzt Hunderte oder vielleicht Tausende uns zuhören, die auch gerade einen Menschen verloren haben. Und genau das gerade so für sich durchgedacht haben. Und dann kommt so ein Hirni und er legt hier so eine Verarschung hin. Wie gesagt, ihr trefft nicht mich damit, sondern ihr trefft all die anderen Menschen, die gerade einen schweren Trauerschmerz haben. Und das macht mich wirklich sehr, sehr wütend. So, wir haben 1.28 Uhr und hier ist Samantha. Und Samantha ist 70 Jahre alt. Guten Morgen, Samantha. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Ich sage immer guten Abend. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Und ich konnte es eben gar nicht einordnen, was da passiert ist, aber es ist ein trauriges Thema. Ich habe auch sowas Ähnliches erlebt mit meinem Lebensgefährten. Aber ich hatte ja eigentlich ein anderes Thema von neulich mit Körpersäften. Ja, okay. Dann, genau, das war unser Thema letzte Woche Donnerstag, Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Da hast du zu dem Thema möchtest du noch was erzählen? Ja, leg mal los. Nee, eigentlich war da eine Dame, die hat wunderschön darüber erzählt. Und ich habe zu deinem Gehilfen da gesagt, ich Berliner denn immer, wenn ich verlegen bin. Das macht nicht. Ich mag sehr gern, wenn ihr Berlinert. Bin ein großer Freund der Berliner. Leg mal los. Ja. Ja. Ich bin ja jetzt auch in Düsseldorf. Ah, na, ist auch okay. Ja. Ja. Ja. Gut, über was reden wir genau? Ja, über Körpersäfte. Das ist ziemlich lange dauert, bis eine Frau wirklich dahinter kommt, dass es nur wirklich einen G-Punkt gibt. Ah. Wohl, da streiten sich ja die Männer immer drüber und die sagen ja immer, das neulich, nicht. Genau, neulich las ich noch wieder, es gibt den gar nicht. Ja, genau. Das hast du auch angerufen. Und du hast für dich entdeckt, dass es den G-Punkt bei dir gibt. Ja, genau. Wie alt warst du da? Ja, ich glaube fast 50. Ach, so spät. Ja, also nach meiner Scheidung. Ja. Und die Scheidung war... Ach, ich hab's nicht so mit Zahlen, ist ja auch egal. Mhm. Jedenfalls 89 hab ich die Scheidung und danach habe ich erst einen Liebhaber gehabt und der war ganz toll und da habe ich das erst gemerkt. Das heißt, dieser Mann hat dich dahin geführt? Ja, genau. Nicht du selbst. Du hast es nicht an dir selbst herausprobiert. Das hat das so nicht. Nee, eigentlich nicht so sehr. Ja. Weil ich habe keine schöne Ehe gehabt diesbezüglich. Ja, heißt das, heißt das, dass du bis zu deinem 50. Lebensjahr keine gute Sexualität hattest? Keine gute, nein. Hattest du bis zu deinem 50. Lebensjahr keinen Orgasmus? Ja, flach kann man sagen. Flach. Aber ich habe immer gewusst, dass das nicht alles sein kann. Dass das, da ist noch irgendwas. Muss noch was kommen. Bitte? Ich sag, da ist noch irgendwas, hast du gedacht? Ja, habe ich gedacht. Ich dachte, das kann es nicht sein, körperlich gesehen so, ne? Aber dann musst du... Ja, bitte, ja? Erzähl mal. Ja, und dann habe ich einen kennengelernt, der wirklich der Oberwahnsinn war. Also ein Kenner. Mhm. Und das war einfach eine schöne Liebelei, Liebe. Dann große Liebe eigentlich. Dann muss das ja für dich, wenn man das in dem Alter dann so erlebt, muss das ja ein gigantisches Körpererlebnis gewesen sein. Ja, das war es auch. Das glaube ich. Nun haben wir ja über Körpersäfte gesprochen und haben auch über den weiblichen Erguss gesprochen vorige Woche. Hast du das auch? Ja, zwei verschiedene Sorten. Ach, das hast du auch. Also du hast nicht nur den G-Punkt gefunden, sondern du hast auch noch einen weiblichen Erguss bei dem Orgasmus. Ja. Und das gab's vorher nicht? Nee. Eigentlich nicht so sehr. Also ich konnte mir dann schon mal selber helfen, ne? Weil mein Mann, der hat mir mal viel Schmerzen bereitet. Ja. Und da habe ich mir eben irgendwie selber geholfen, indem ich alles verkrampft habe. Und da ist dann schon mal was passiert, ne? Aber das war furchtbar eigentlich. Mhm. Im Grunde genommen war das furchtbar. Aber zurückzukommen auf den Körpersaft oder den weiblichen. Es läuft in Strömen. Hat dich das nicht irritiert, als du das dann mit 50 zum ersten Mal erlebt hast? Nee, irritiert nicht, weil ich wusste ja, dass es irgendwie noch was, dass es nicht sein konnte, das wusste ich sowieso. Ich Berliner gar nicht, das ist ja komisch. Das finde ich auch ganz komisch, genau. Also, wie auch immer, ist das natürlich eine tolle Lebenserfahrung, wenn man dann nochmal so einen Aufwind in Sachen Sexualität bekommt. Wie ist es heute? Heute bist du 70. Ja. Genießt du das? Ich werde immer noch 20 Jahre jünger geschätzt. Du hörst ja wahrscheinlich auch an die Stimme. Natürlich. Auch vom Aussehen. Blutjung. Und ich bin noch gut drauf. Du bist gut drauf und hast du noch eine Beziehung im Moment? Nein, mein Lebensgefährte ist leider 2008 verstorben und ich will keinen mehr. Das war auch so ein schönes Erlebnis mit ihm, so... Mhm. Ganz toll, war auch ein Berliner übrigens hier in Düsseldorf. Ja. Und es war herrlich und der war auch sehr krank, auch an Krebs verstorben. Aber dieses schöne Erlebnis will ich mir nicht versauen. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Was ja immer sein kann. Ja, genau. Was ja immer sein kann. Offen für alles. Als du das dann mit 50 damals erlebt hast, alles, ging da so Gedanken durch den Kopf, dass du überlegtest, oh mein Gott, was habe ich alles versäumt? Meine ganze so jüngere Zeit habe ich keine gute Sexualität erlebt. Hat dich das geärgert und traurig gemacht? Nee. Nee, weil ich auch ein lustiger Mensch bin und ich habe... ich war ja fast 20 Jahre verheiratet, nach außen gelebt. Ich war in drei Angelclubs. Ich habe einen Bundesfischereischein gehabt und ich war immer unter Leuten und nach der Scheidung habe ich mich von allem abgewendet. Das war eigentlich ein Fehler. Mhm. Aber das habe ich eigentlich nicht vermisst. Was man nicht kennt, vermisst man nicht. Nur wenn man das so ahnt. Natürlich. Und ich liebe ja auch klassische Musik und das ist so ein Ausgleich. Ja. Also, eine schöne Geschichte, dass du so offen bist und uns das erzählt hast. Freut mich sehr. Samantha, ist das dein richtiger Name eigentlich? Samantha? Ja. Ja, toll, das klingt ja richtig. Ja, ich bin nicht ganz deutsch. Also ein bisschen was Englisches? Nein, amerikanisch mehr. Was Amerikanisches? Aber meine Tante war in Zürich und so... Also so verschiedene Sachen. Ich wollte aber noch was anderes sagen, fragen, Domian. Wenn du das erfährst, wo diese Flüssigkeit, dann als ich das erste Mal erlebt habe, da habe ich geweint. Ja. Also vor Glück und vor weiß ich nicht was. Ja. Ja. Und aber das kommt so viel Flüssigkeit raus und ich möchte gerne mal wissen, woher das kommt. Samantha, diese Frage stelle ich seit 10 Jahren und keiner kann sie mir beantworten. Ich weiß es nicht, woher sie kommt. Es gibt auch ja keinen Gynäkologen fragen? Ja, aber auch die Gynäkologen können das nicht so richtig erklären, wo es herkommt. Irgendwie ist es da und ist doch egal, Hauptsache es ist da und ihr habt Spaß. Ja, genau. Ne? Samantha, ja, schön, dass du angerufen hast. Alles Gute und viel Vergnügen im Leben wünsche ich dir noch. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.35 Uhr und 40 Sekunden. Und hier ist Petra. Petra ist 51. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Petra. Was ist dein Thema? Ja, ich interessiere mich eigentlich für deine Meinung. Gerne. Und zwar, ich bin seit 84 HIV-positiv. Mhm. Also wissentlich seit 84. Seit 84, das heißt ganz von den Anfängen. Genau. Ja, ich erinnere mich, ich glaube, 84 wurde die Krankheit erst so richtig in Deutschland bekannt. Ja, Freddie Mercury und so, da kam das sozusagen. Ja, genau. Und ich war damals, ich hatte so Probleme mit Abszessen, bin zum Hautarzt gegangen und dann war Thema zu sagen, wollen wir das nicht mittesten? Das war wohl damals, ich sag mal, hat man ja geguckt, irgendwie Studien auch zu machen. Mhm. Und ja, und dann hieß es, sonst ist nichts Schlimmes, aber sie sind einfach positiv. Aber hat er mir damals am Telefon gesagt. Und also. Eine der wenigen Frauen wahrscheinlich damals. Ja. Ja, glaube ich. Ja, Weißt du, woher du es hast? Nee. Nein. Naja, auf jeden Fall habe ich relativ zügig meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und, wie gesagt, bei mir ist auch die Krankheit nicht ausgebrochen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja ein Wunder, dass du lebst. Ja, wenn du mich dann noch sehen würdest. Es sind ja so viele Menschen, die damals sich infiziert haben oder genau. ganz viele gestorben. Genau. Mhm. Ist aber nie ausgebrochen und du hast Glück gehabt. Ja, ich habe das heute Glück. Ich habe auch sehr spät erst angefangen mit Medikamenten. Mhm. So, auf jeden Fall habe ich dann relativ zügig einen kräftigen bayerischen Mann kennengelernt, der negativ war und der mich so als, ich sag das jetzt mal in Kurzform, als All-Inclusive-Paket gesehen hat. Und was heißt da? Naja, dass er gesagt hat, also er mag mich oder er liebt mich so, wie ich bin und ich habe so viele Qualitäten und sozusagen, das ist eben halt... Ja, du hast rein Wein eingeschenkt. Natürlich. Das muss man auch, finde ich. Ja, genau, da sind wir jetzt gleich schon bei dem Thema. Genau. Und und da habe ich mich danach auch gar nicht mehr jetzt großartig damit beschäftigt, wann sagt man das, wie sagt man das, wo sagt man das, ab wann sagt man das. Mhm. So, und 2001 ist mein Mann ganz plötzlich, also wir waren sehr lange zusammen und auch verheiratet, keine Kinder. Ist der dann ganz plötzlich an einem frischen Herzinfarkt verstorben. Mhm. Also wir haben uns auch nie über seinen Tod unterhalten oder wie er mal sterben will, sondern immer habe ich über mich gesprochen und wie ich das gerne hätte und weil das ja auch viel naheliegender war. Verstehe, ja, ja. So, und da hang auch ein ganzes Materium drumherum, aber darüber wollte ich nicht reden, sondern seitdem ist es einfach so, ich habe dann versucht, über eine Heterogruppe, ich wohne Gott sei Dank noch in Berlin, versucht, über die EZ-Hilfe in so einer Heterogruppe mal zu fragen. Aber auch da gab es Leute, die es nicht gesagt haben, Leute, die es sofort gesagt haben. Und was ist die konkrete Fragestellung? Meine konkrete Fragestellung ist, wenn ich jemanden kennenlerne, ist für mich wirklich das Problem, wann sage ich es? Also die Frage, ob sage ich es gleich oder sage ich es nicht, so meinst du? Naja, wenn ich es gleich sage, ist sowieso gleich vorbei. Also das kann ich mal aus Erfahrung schon mal ganz klar sagen. Also wenn mich jetzt jemand trifft das erste Mal, so, dann ist das gleich eine Schockerreaktion. Und ich habe auch gerade schon gesagt in der Reaktion, es ist aus zwei Seiten, habe ich festgestellt. Nummer eins ist, das ist ja sowieso so eine Krankheit. Und nochmal, wie oft habe ich denn das Gegenüber denn schon ohne Gummi geschlafen oder macht das sowieso am allerliebsten und wie sieht das dann mit meiner eigenen Situation aus? Und dann steigt man direkt aus. Also ich weiß, das ist natürlich auch so in der schwulen Szene bisweilen umstritten. Oder du hast es gerade gesagt, sogar in der Hetero-Gruppe da bei der AIDS-Hilfe. Also ich würde für mich verfahren, wenn ich du wäre, würde ich das in dem Moment einem Menschen sagen, wo es in eine intime Situation kommt, wo es zu einer intimen Situation kommt. Was ist das, intime Situation? Wenn du mit ihm schläfst. Küssen nicht. Nein, küssen nicht. Nee. Genau. Also ich musste sagen, ich bin jetzt seit 7 Jahren Single deswegen und stoße dann auch immer auf diese Geschichten, dass natürlich, wenn mich Männer kennenlernen, also wie gesagt, ich sehe nicht schlecht aus, trotz meines Alters, dass dann immer gleich kommt, ich verstehe gar nicht, dass du schon so lange alleine bist und so weiter und so fort. Und Ich finde, du musst nicht mit einem keins Mal durch die Welt laufen, ich bin HIV-positiv, weiß Gott nicht. Das muss man wirklich nicht tun. Ich finde aber, wenn man wenn es emotional enger wird, dass man natürlich dann dem anderen alles sagen muss, was los ist mit einem. Das ist klar, wenn man sich verliebt. Da müssen wir nicht drüber reden. Nein. Aber ich finde auch, wenn es zur wirklichen Sexualität kommt, nicht ein bisschen rumknutschen oder so, dann sollte man es auch sagen. Wenn ich du wäre, fände ich das, wäre mir wohler, ich käme mir fairer vor. Und wenn ich der andere wäre, wüsste ich auch, woran ich bin und dann ist es halt so. Ja. Natürlich, mir ist völlig klar, dass du dann auch immer noch Leute verschreckst. Aber also ich sag dir nochmal, also seit 7 Jahren habe ich keinen Sex mehr mit dem Mann gehabt, aus dem Grund. Weil das eine ist fair und das andere ist, ich sag mal, da hängt ja eine Menge dran. Also ich sag mal, ich habe auch schon erlebt, dass Männer dann, ich sag mal, gesagt haben, okay. Und bei der nächsten Erkältung, die hatten, sind die dann zusammengebrochen und haben gesagt, wie ist das denn bei dir angefangen? Und ganz auch durchs Küssen. Wenn du es nicht sagst... Nein, um Gottes Willen, das ist gar nicht mein Ding. Ja. Mittlerweile geht es eher darum zu sagen, bleibe ich jetzt mein Leben lang alleine. Nein, natürlich nicht. Das ist ja furchtbar. Das wäre ja eine zusätzliche Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen. Weiß Gott nicht. Aber ist schon eine schwierige Geschichte. Ist eine schwierige Geschichte, aber ich habe ja die Hoffnung... ich habe das auch, meines auch zu beobachten, dass im Laufe der Jahre so die absolute Panik etwas zurückgegangen ist, dass die Leute nicht. Ja, aber es ist eher so in die Richtung, so sehe ich es zumindest, dass solange man es nicht weiß, kann man sozusagen auch ein bisschen locker damit umgehen. Hauptsache, ich weiß es nicht. Ich habe öfters mal eine Lungenentzündung, aber ich hatte schon die Idee, aber besser nicht wissen. Naja. Wie hast du das bei deinem Partner gemacht? Habt ihr immer mit Gummis geschlafen? Ehrlich gesagt jetzt. Wir waren ja 17 Jahre zusammen. Und wir haben ungefähr 4 Jahre mit Gummi miteinander geschlafen. Und dann hatten wir, also ich sag mal, wir hatten eigentlich schon nach 3 Jahren große Diskussionen. Weil mein Mann der Meinung war, er kann das selbst entscheiden. Und es ist seine Verantwortung und er möchte das nicht. Und ich habe mich dann sehr, sehr, sehr lange gesträubt, weil ich gesagt habe, es gibt ja nicht nur deine Seite, sondern auch meine Seite. Ja. Wenn dann was passiert, ich sag mal, habe ich ja den Anteil und auch sozusagen das mitzutragen. Und irgendwann war es dann so, dass, weiß ich nicht, ob ich sage, schwache Sekunde oder was auch immer, auf jeden Fall haben wir ab da 12 Jahre ohne. Und es ist gut gegangen. Und ist nichts passiert. Aber ich sag mal, ich bin auch unter der Nachweisgrenze. Ja, also dementsprechend, ich werde von Stunde zu Stunde gesünder. So muss ich es sagen. Also, weißt du, wenn ein Paar, so wie du es jetzt beschrieben hast, das in so einer Einvernehmlichkeit dann auch so für sich regelt, finde ich das auch akzeptabel. Völlig akzeptabel. Das ist dann halt so. Man muss eben halt mitgucken, wer ist das Gegenüber, das da so locker vom Hocker. Ganz genau. Aber nochmal, du bist eine sehr nette Frau. Also was ich von der Stimme jetzt allein schon mitbekomme, zieh dich bloß nicht für den Rest deines Lebens zurück. Das wäre zu schade, Petra. Ja, aber ich sage nochmal, ich habe zum Beispiel, ich gucke dann auch schon immer, was es für Männer sind. Und ich hatte zum Beispiel jemanden kennengelernt vor kurzem, der hat Bomben entschärft, also ganz Camel-Typ, klasse, so, und ich dachte, das ist jemand, der jeden Tag damit zu tun hat, der ist aufgesprungen, ist ja unfassbar. Dass er nicht weggelaufen ist, war alles. Als du ihm das erzählt hast? Ja. Das ist ja unfassbar. Aber sofort. Das hätte ich genau jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist ein harter Hund, der spielt jeden Tag da mit seinem Leben. Und Wahnsinn. Ja, man steckt nicht im Detail. Ich glaube ja, wenn du einen guten Typ findest und der dich wirklich liebt, das natürlich nimmt er dich, wie du bist. Was für eine Frage. Vielleicht ist das auch ein guter Gradmesser, wie gut ein Typ ist. Wenn der wegläuft, gut, dass er weg ist. Weißt du? Hast du gleich gesehen? Also so sehe ich das auch. Also weil du vorhin sagtest, dann bin ich korrekt, wenn ich es sage. Es geht auch ein bisschen darum, dass es jemand sein muss, der es auch mitträgt. So, sehr gut. Also nicht mich auf den Arm nimmt deswegen, sondern genau, der gut. Einfach sozusagen nicht bei jeder Erkältung der die Huppeler. Genau, ja. So sehe ich es auch. Gut. Liebe Petra. Dann sind wir uns einig. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Ja, danke. Ja, tschüss. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten sprechen, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen. Entweder Probleme in der westlichen Welt, fühlt ihr euch fremd in unserem, was auch euer Land ist, also fühlt ihr euch fremd im eigenen Land, oder fühlt ihr euch fremd in eurer Familie und den Traditionen eurer Familie? Wo gibt es Reibungspunkte? Wo knallt es richtig? Wo habt ihr Angst? Wo gibt es Aggression? Wo gibt es Streit? Wenn ihr gerne darüber mit mir reden wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder meldet euch morgen ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer. So, Stefanie ist 32. Guten Morgen. Hallo. Stefanie. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Ach du lieber Himmel. Ja. Wie lange schon? Seit 6 Monaten, noch nicht so lange. Du bist hoffentlich nicht verheiratet. Nee. Du bist solo. Wie hat sich denn dieses Verhältnis ergeben? Im Internet. Ist es totaler Schwachsinn so, ne? Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Erzähl mal ein bisschen über dieses Verhältnis. Ja, das ist so eine ganz normale Single-Kontaktbörse gewesen und ich habe da eigentlich nur mit Leuten immer so hin und her geschrieben und habe mich da noch nie mit jemandem getroffen, weil ich das ein bisschen komisch finde. Aber der war sehr nett und wir haben sehr lange geschrieben eigentlich, bevor es zum ersten Treffen gekommen ist. Mhm. Und ja, das war total super und dann haben wir uns öfters getroffen und nochmal und nochmal und nochmal, ja. Bis heute. Wie alt ist er? Auch 32. Mhm. Wohnt er bei dir in der Nähe? Nee, naja, also so weit ist es nicht. Ist nicht so weit. 40 also. Minuten. Nee. Achso, gut, man kann es arrangieren, ja. Das ist kein Problem. Ja. Ist das eine reine, ist das eine Sexgeschichte oder hast du dich verliebt? Nee, also ich bin, kann sagen, dass ich unsterblich in den verliebt bin, das weiß er auch und er sagt das auch, aber hält mich so ein bisschen auf der Strecke, weil er sagt, er muss verschiedene Dinge halt klären. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, das ist mir auch klar. Aber wann? Wie lange ist er denn verheiratet schon? Seit 12 Jahren schon. Oh. Mhm. Und man sagt ja eigentlich auch, dass die erste Frau dazu da ist, um mich zu lösen. Ja, ja. Und hat er Kinder? Ja, 3 Stück. Ui, das verkompliziert die ganze Angelegenheit enorm. Ja. Erzählt er von der Ehe, wenn ihr euch trefft? Ja, also ich würde es einfach mal so betrachten, dass man sich in jungen Jahren kennengelernt hat und sie war so eine Kandidatin und hat die Pille in Auskurs geworfen und kam das erste Kind, das zweite rucki-zucki hinterher. Mhm. Ich kann da nicht verstehen, wenn es sowieso schon auf dem Nullpunkt ist, warum man noch ein drittes Kind hinterher machen muss. Das verstehe ich oftmals auch nicht in solchen Fällen, in der Tat. Da gehören ja immer 2 zu, aber... Sagt er irgendwas? Ja. Sagt er zum Beispiel, dass er seine Frau eigentlich nicht mehr liebt? Sagt er das dir gegenüber? Ja, er sagt mir, er liebt sie noch als die Mutter seiner Kinder. Okay, aber das mehr natürlich, wäre er halt nicht. Das ist natürlich das Killerurteil für jede Beziehung. Also für ich weiß nicht, ich vielleicht als Mann auch so sehen, keine Ahnung, aber... Spricht er schlecht über seine Frau? Nein, Nee, braucht er auch nicht, denn dafür ist man ja lange genug zusammen und das hat ja auch was mit Respekt und Ehre so zu tun. Ne? Und ich denke dann, wenn er den Schritt dann wirklich wagen sollte, so Frauen, die sind dann auch immer furchtbar anstrengend und kompliziert und machen richtig Theater, die meisten auf jeden Fall, ob er mich dann auch wieder bescheißen würde. Ne? Es ist ja auch ziemlich einfach übers Internet. Das ist immer die Frage, wenn man mit jemandem zusammen ist, der noch in einer Beziehung ist, stellt sich immer immer die Frage, würde er das mit einem selbst auch machen irgendwann? Mhm. Ist er gestrickt als Fremdgeher? Oder das ist, weiß ich eben nicht. Das weiß man jetzt nicht. Schlafen die noch miteinander? Er sagt nein, aber kann ich ja auch nicht herausfinden. Ja. So, auf jeden Fall, du bist groß verliebt. Du, mhm. du würdest mit dem Mann sofort eine Beziehung eingehen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, ne, sozusagen so hopp oder top. Mhm. In der Tat ist das schwierig. Jetzt läuft das schon 6 Monate mit euch. Hast du den Eindruck, was für einen Eindruck hast du, wie entwickelt sich eure Verbindung? Eigentlich besser von Tag zu Tag so. Also da kann ich mich gar nicht beschweren. Und dass das ein großer Schritt ist, so dass das sehe ich auch ein. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich in ihrer Situation wäre und ich noch regelmäßig mit meinem Mann verkehren würde, dann würde ich das merken, wenn der fremd gehen würde, weil die sich ja anders benehmen. Und er sagt nein. Aber sie weiß und ahnt nichts. Nee, ich glaube, für sie ist alles in Ordnung. Die geht auch nicht arbeiten. Er ist der Einzige, der die Kohle nach Hause bringt. Warum soll man denn das aufgeben? Weißt du, was für mich auch immer in solchen Fällen ein Kriterium ist? Was? Ja, ich will gerade, wie ich es erkläre. Er belügt ja jetzt schon seit 6 Monaten seine Frau. Er belügt und betrügt sie. Da würde ich mich an seiner Stelle irgendwann fragen, was für ein Bild von mir bekommt Stefanie, also du. Mhm. Das kann vielleicht für eine gewisse Zeit zugestanden. Aber irgendwann muss er ja auch seinen Stolz haben, dass er muss ja ein gerades Leben führen. Und das führt er jetzt nicht. Und irgendwann wirst du darüber urteilen, selbstverständlich. Wenn du fängst ja jetzt schon damit an. Ja, also ich habe mal nachgelesen, dass sich jeder 10. Mann tatsächlich von seiner Frau trennt für eine Geliebte sozusagen. Und dass eine Schattenliebe nicht reifen kann, weil sie Tageslicht braucht. So. Toller Spruch, aber ich auch nicht weiter. Ja. Wie oft seid ihr in Kontakt in der Woche? Er kommt 3-mal ungefähr die Woche. Zu dir? Ja. Geht's dann immer um Sex? Nee, wir unternehmen auch andere Sachen. Ach, er macht auch andere Sachen. Mhm. Ihr unternehmt auch andere Sachen, aber es wird auf jeden Fall auch jedes Mal miteinander geschlafen? Mhm. Das schon. Es gibt nicht mal so ein Treffen, wo man sagt, wir gehen jetzt mal schön nur ein bisschen bummeln oder so, das nicht. Nee. Stefanie, sei vorsichtig. Also ich würde es nicht so lange mitmachen. Mehr. Ich würde es nicht mehr so lange mitmachen, sagen wir so. Wenn der Kerl das ernst meint, dann muss er verdammt nochmal jetzt auch so viel Arsch in der Hose haben und sein Leben regeln. Das ist kompliziert zu regeln, das ist mir schon klar. Er hat 3 Kinder, 12 Jahre verheiratet, das lässt sich nicht so einfach organisieren. Wenn du zu lange wartest, spielt sich das irgendwie ein, dass du die Nebenfrau bist und er hat da so seinen Familienkram, das läuft gut und du bist die Frau fürs Abenteuer und den Sex und das tolle Leben. So geht das nicht. Und so ist es für dich nicht gut. Mhm. Ich würde wirklich bald da auch ultimativ werden und sagen, pass mal auf, ich liebe dich wirklich, aber du musst mir schon eine klare und erkennbare Option hinlegen, dass du dein Leben veränderst, sonst kann ich das nicht. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen, Stefanie. Nur mach es nicht noch zu lange mit. Tritt klar und entsprechend auf. Es ist wirklich, und auch daran übrigens wirst du auch erkennen, ob der das wirklich ernst meint oder ob das alles nur so ein Hinhaltegedöns ist und er zu feige ist, etwas in seinem Leben zu verändern. Was könnte er dann sagen? Bitte? Was könnte er dann sagen? Es kann sein, dass er versucht, dich hinzuhalten, was schon ein schlechtes Zeichen ist. Wenn er aber sagt zu dir, ich kann das verstehen und glaube mir, ich werde jetzt was verändern und bis dahin, da möchte ich das verändert haben, dann seid ihr vielleicht auf einem guten Weg. Mhm. Stefanie, in diesem Sinne. Ja. Sei vorsichtig und lass nicht zu lange mit dir spielen. Ist wichtig. Nein. Viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Gerne, tschüss. Tschüss. So, und hier ist Marc. Marc ist 30. Hallo Marc. Hallo und Domian. Hallo Marc. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich jetzt eigentlich ein Traumproblem habe. Ein was für ein Problem? Ein Drogenproblem hat. Ein Drogenproblem? Halt, ja. Halt mal den Hörer irgendwie an, das ist, das blubbert so weg. Ist ein bisschen schlecht dann mit dem Handy. Meine Freundin sitzt hier nebenan, ist dann auch ein bisschen ungünstig. Aha, die darf jetzt nicht hören, dass du telefonierst. Sollte nicht. Wenn okay. ich vielleicht mal mache, dann ist sie vielleicht mal im Raum, ja, und dann ist es natürlich ein bisschen schlecht weiterzureden. Okay, verstehe. Also wenn du hustest, heißt das für mich, du kannst nicht offen reden. Genau, richtig, okay. Wenn es okay ist. Ja, klar, leg mal schnell los. Also du hast ein Drogenproblem. Ganz genau. Was okay. sonst? Kokain. Wie lange schon? Schon seit 8 Jahren ungefähr. Das kostet eine Menge Kohle. Woher schaffst du das Geld? Ich ich habe eine gute Ausbildung genossen, bin Betriebswirt, habe dementsprechend in der Unternehmensberatung gearbeitet und bin jetzt seit 7 Jahren unterwegs eben auch in der Unternehmensberatung. Verstehe, daher, du verdienst viel Kohle und kannst es dir somit leisten. Kann ich. Wann kokst du? Bitte? Wann kokst du? Zu welcher Tageszeit? Ja, wenn es mir gut geht, wenn ich irgendwie so ein Erfolgserlebnis gehabt habe, zum einen natürlich, dann möchte ich mich halt irgendwie belohnen. Zum anderen natürlich auch, wenn ich einen Niederschlag habe, dann möchte ich mich halt irgendwie auch ein bisschen davon ablenken. Mhm. Und das sind so die zwei Tatsachen, die mich dazu veranlassen jedes Mal. Deine Freundin weiß darüber nichts? Doch. Doch? Weiß die auch? Doch, doch. Ist doch dann auch mit dabei, ja. Aha. Aber sie hat halt ihren Job, das ist eine Beamtenposition und dementsprechend auch nicht kündbar. Von daher kann man sich das auch ab und an mal leisten. Eben ich dachte, das sei geheim wegen des Hustens, dass sie das nicht mitkriegen soll, wenn wir darüber sprechen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, so, muss die unbedingt sein, ja. Verstehe. Wie viel Gramm konsumierst du so in der Woche? In der Woche, ja, es hängt davon ab, irgendwas zwischen 2 und 6, 7 Gramm die Woche. 8 Jahre. Ja. Das ist absolut die Hölle, sage ich dir. Du machst deine Psyche und deine Seele kaputt damit. Hast du jetzt vor dem Gespräch auch gekokst? Ja, habe ich auch. Um ein bisschen mutiger zu werden. Was heißt mutiger zu werden? Nee, ich habe einfach irgendwie Bock drauf gehabt. Mhm. Ja, ich bin jetzt krank gemeldet, ja. Mhm. Und habe da irgendwie mal Bock drauf gehabt, weil ich übermorgen in Urlaub fliege, von dem daher auch nicht so viel zu tun habe, ja. Es macht Psyche und Seele kaputt auf Dauer. Sagt dir der Name Konstantin Wecker was? Ja. Großer Künstler, Liedermacher, ja, der auch lange Kokser war, darüber auch geschrieben hat. Es gibt so viele Bücher auch über auch Prominente, die gekokst haben. Du riskierst natürlich deine Zukunft, auch deine gute Ausbildung und letztendlich dein gutes Leben. Eine Weile geht das durchaus, flutscht das so. Ja, weil ist jetzt schon 8 Jahre. Natürlich, das kann durchaus eine Zeit gehen. Aber du schaffst es ja schon gar nicht mehr davon wegzukommen. Glaubst du, dass du in einer seelischen Abhängigkeit bist? Ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn es mir schlecht geht, ja, dann konsumiere ich umso mehr. Ist ja keine Lösung. Nee, definitiv nicht. Ja. Nein, ist keine Lösung. Und letztendlich, Marc, nicht aus moralischen Gründen jetzt, sondern grundsätzlich für dich, für dein Leben. Es ist nie gut, wenn man an einer Sucht hängt, egal was es für eine Sucht ist. Jede Sucht macht einen Menschen klein und mickrig. Mhm. Es ist immer gut, wenn man gut leben kann, ohne auf Hilfsmittel zurückzugreifen. Abgesehen davon, dass es eine Menge Kohle kostet, okay, das hast du, aber du bist in Kontakt mit einem kriminellen Milieu, du musst es beschaffen. Das heißt, du könntest große Schwierigkeiten bekommen, wenn das irgendwie auffliegt, du könntest deinen Job und deinen Beruf gefährden und so weiter. Definitiv. Ich bin da auch sehr vorsichtig. Also ich weiß nicht unbedingt unter Kokain-Einfluss irgendwie Auto oder so, dass ich angehalten werde, wo es zur Firma kommt. Ich habe ja einen Firmenwagen, von daher, ich halte da schon relativ Abstand. Ja, wenn ich das besorge, dann auf gar keinen Fall irgendwie unterwegs, sondern irgendwie erst. Klar, alle sagen immer, ich mache das ganz richtig und gut, kann natürlich dennoch auffliegen. Aber das Hauptargument ist, dass du in den Händen einer Sucht bist. Und das ist das Schlimme. Dass es dein Leben irgendwann kaputt machen wird. Dein Empfinden, dein Herz, deine Seele, das macht's kaputt. Mhm. Geh raus. Du bist ein junger Kerl, du hast eine gute Ausbildung, hast einen guten Job, du kannst so viel Spaß haben, auch über andere Sachen. Ich würde wirklich da jetzt die Notbremse ziehen. 8 Jahre sind wirklich genug. Irgendwann hast du die Nase eh kaputt. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss irgendwann meine Notbremse ziehen, das ist ganz klar. Ja. Aber ich finde auch keine Motivation mehr, ja. Ja. So, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Vorschlag, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, Marc? Sehr gerne. Okay, danke. Bis gleich. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Katrin Mebold. Und morgen heißt unser Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte mit jungen Leuten reden, die die ausländische Wurzeln haben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.